voll. Zu viele Informationen mit immer gleichem Inhalt. Sich wiederholende Phrasen. Ich lege mich hin, um nicht dumm dazustehen. Ohne die Tipps der Gelehrten. Was bleibt es? Zu viele Experten, zu viele Menschen, gleich frei, quillt die Masse aus allen Ritzen, kein Zug auf dem Gleisen, gleich zu viele Worte.